Was willst du denn hier? Wer bist du?« rief der Arbeiter, indem er zu ihm ins Vorzimmer hinausging. Raskolnikow kam durch die Tür wieder zurück in die Wohnung. »Ich will die Wohnung mieten. Und sieh sie mir an. In der Nacht mietet man keine Wohnung, und außerdem müssen Sie mit dem Hausmeister kommen.« »Der Fußboden ist schon gescheuert. Wird man ihn anstreichen? Blut ist nicht mehr zu sehen.« »Was für Blut?« »Man hat doch die Alte und ihre Schwester ermordet. Hier war eine große Pfütze.« »Ja, was bist du denn für ein Mensch?« rief der Arbeiter beunruhigt. »Ich?« »Ja.« »Möchtest du es wissen? Komm mit aufs Polizeibüro. Dort werde ich's dir sagen.« Die Arbeiter sahen ihn verwundert an. »Wir müssen gehen, haben uns verspätet. Komm mal, Joschka, wir müssen abschließen«, sagte der ältere Arbeiter. »So wollen wir gehen«, antwortete Raskolnikow gleichmütig, ging zuerst hinaus und stieg langsam die Treppe hinab. »He, Hausmeister«, rief er, als er in den Torweg trat. Einige Menschen standen vor der Einfahrt und sahen sich die Vorübergehenden an. Es waren die beiden Hausknechte, eine Frau, ein Kleinbürger in einem langen Kittel und noch jemand. Raskolnikow ging auf sie zu. »Was wünschen Sie?« sagte einer der Hausmeister. »Bist du auf dem Polizeibüro gewesen?« »Ich war soeben dort. Was wünschen Sie?« »Sind die Beamten dort?« »Ja, sie sind noch da.« »Ist auch der Stellvertreter des Inspektors da?« »Eine Zeit lang war er da. Was wollen Sie?« Raskolnikow antwortete nicht und blieb neben ihm in Nachdenken versunken stehen. »Er kam sich die Wohnung ansehen«, sagte der herantretende ältere Arbeiter. »Welche Wohnung?« »Wo wir arbeiten.« »Warum ist das Blut abgewaschen?« fragte er. »Hier ist doch ein Mord geschehen und ich möchte die Wohnung mieten.« »Und an der Klingel hat er gerissen. Beinahe hätte er sie abgerissen. Wir wollen«, sagte er, »auf das Polizeibüro gehen. Dort will ich alles erklären. Wir konnten ihn gar nicht loswerden.« Der Hausmeister betrachtete Raskolnikow misstrauisch und finster. »Wer sind Sie denn eigentlich?« rief er etwas barscher. »Ich heiße Rodion Romanitsch Raskolnikow, bin ehemaliger Student und wohne im Hause Schill, hier gleich in der Querstraße, nicht weit von hier, Nummer 14. Frage den Hausmeister, er kennt mich.«